Miguel Serrano, Das goldene Band, esoterischer Hitlerismus. Die Originalausgabe in Spanisch erschien unter dem Titel El Cordón Dorado, Hitlerismo Esoterico, 1978. Miguel Serrano Ferrandez, Registriernummer 48087. Auflage 5000 Exemplare. Deutsche Ausgabe Das goldene Band, esoterischer Hitlerismus. Deutsche Übersetzung F. Urto. Die Anmerkung der Redaktion: Diese Werksausgabe entstand aufgrund der großen Nachfrage unter Zeitdruck. Wir bitten, etwaige Fehler zu entschuldigen. Miguel Serrano, geboren 1917 in Santiago de Chile, Reise von 1947 bis 1948 in die Antarktis, Botschafter in Indien von 1953 bis 1962, Botschafter in Jugoslawien von 1962 bis 1964, gleichzeitig akkreditiert in Bulgarien und Rumänien, Botschafter in Österreich von 1964 bis 1970, Botschafter bei der Internationalen Atomenergiekommission in Wien und bei der Organisation der Vereinigten Nationen Industrielle Entwicklung, UNUDI. Vorgelesen für unglaublichkeiten.com im Kalenderjahr 2010. Die Bilder und Grafiken aus diesem Buch sind als PDF dem Hörbuch angefügt. Vorwort zur deutschsprachigen Ausgabe. Die 1978 in Chile erschienene Erstausgabe in spanischer Sprache ist seit Jahren vergriffen. Die deutsche Herausgabe hat sich lange verzögert. War anfänglich noch eine sehr einfache drucktechnische Gestaltung dieser Schrift vorgesehen, so hat sich zwischenzeitlich doch diese Buchform durchgesetzt, um dem Autor und seinem Werk einen dementsprechenden Rahmen zu geben. In der ganzen Schöpfungsgeschichte gibt es nur einen Krieg, einen großen Krieg, der immer noch andauert. Wem sein Gedächtnis des geistigen Blutes zugeraunt hat, was bei dem Kampfe auf dem Spiele stand, der war und der wird weiterhin mit denen sein, die magisch das goldene Zeitalter wieder herbeiführen wollen. Für diese ist dieses Werk bestimmt, das nicht gelesen, sondern in sich eingesogen werden muss, geschlürft wie das im Steinkelch des Grals enthaltene blaue Blut, das Blut der blauen Wesen von Hyperborea, des Siddhas, des Cordon Dorado, des goldenen Bandes. Dieser Kelch aus dem Stein der Weisen wird den Helden gereicht, die in Übermenschen verwandelt und kurz vor dem Versinken des neuen Atlantis, womit das Kali-Yuga zu Ende geht, in dem goldenen Vogel errettet werden. Sie werden in die andere innere Erde eingehen, wo sie der Gralskönig erwartet und die Geliebte, die sie ihm übergibt und ihnen hilft, alles zu verstehen. Diese Arbeit ist kein Buch. Es ist der Gesang eines Minnesängers, eines kämpferischen Troubadours. Bedingt durch die zumindest stellenweise schwierige Thematik möchten wir den Leser um Verständnis für die nicht einfache Übersetzung bitten. Viele Bilder aus dem spanischen Original konnten nicht mehr reproduziert werden, auch waren die Bildvorlagen beim Autor nicht mehr zu beschaffen. Die Anmerkung der Raubal-Redaktion: Da wir dank der Initiative des VS weder einen Zugriff auf die Originalausgabe noch auf die Fotokopie der Kopie der Kopie der Kopie hatten und zudem alle Internetverbindungen zum Autoren geblockt werden, mussten wir das Fotomaterial erläuternd durch eigene Bestände ersetzen.